Die Liebig 34 ist am 9.10. geräumt worden. Am besten kann es die Liebig selbst in Worte fassen. Es fühlt sich unfassbar an, diese Worte in die Tasten zu tippen. Die Liebig 34 ist geräumt. Um 7 Uhr begannen Robocops an Zäunen, Türen, Fenstern und Barrikaden zu sägen und zu flexen, und gegen 11 Uhr wurde dann auch die letzte Bewohnerin der Liebig 34 aus den Räumen gezerrt. Wir sind traurig, wir weinen, wir sind erschöpft, wir sind wütend. Sie können nicht ahnen, welche Entschlossenheit sie in uns geweckt haben. Dieser Akt der Gewalt wird in einem Akt der Gegengewalt und Selbstverteidigung explodieren. Schon so viel Solidarität sind in den letzten Nächten, Monaten, Jahren passiert und hat gezeigt, dass wir in der Lage sind zu tun. Diese Räumung ist ein Moment der Radikalisierung. Wir können ihn nutzen und gemeinsam unseren Hass auf diese Scheiße Ausdruck verleihen. Auch wenn sich jetzt Presse, PolitikerInnen, Bullen und Nazis an unserem Verlust ergötzen, lassen wir die Ohnmacht zu Wut werden. So viele Grenzen sind überschritten worden. Wir schreien euch ein Nein in eure gehässige Fresse. Unser Haus könnt ihr haben, unsere Leidenschaft kriegt ihr nie. Wir sind so viel mehr als dieses Haus. Wir sind AnarchistInnen, FeministInnen, Queers und AntifaschistInnen, die jetzt ihre Wut bündeln und das kapitalistische Patriarchat bis zuletzt angreifen werden. In vielen Städten gab es Solidaritätsbekundungen und Aktionen. In Bremen-Neustadt wurde von der rosa-roten Zora ein Haus besetzt. Auch in Oldenburg wurden in der Nacht auf den 9.10. Transparente in der Stadt aufgehangen und ein Soli-Foto veröffentlicht. Am 10.10. hätte es auch eine spontane Demonstration geben sollen. Die Orga-Gruppe hat sich aufgrund der steigenden Zahlen der Corona-Infizierten dagegen entschieden. Wir wollen in dieser Folge trotzdem die geplanten Redebeiträge veröffentlichen. Teilweise sind sie von den AktivistInnen, teilweise von uns eingesprochen. Liebig 34 lebt, Liebig 34 kämpft. Maikäfer, ein linkes Podcast-Projekt aus Oldenburg für eine soziale, emanzipatorische und ökologische Gesellschaft. Hallo, auch diesen Monat haben wir wieder was Neues. Und zwar haben wir seit diesem Monat einen Feed, einen RSS-Feed für unseren Podcast. Das heißt, damit könnt ihr euch in eure Lieblings-Podcast-App unseren Feed reinladen und werdet so immer automatisch informiert, wenn eine neue Folge raus ist, und verpasst somit auch keine Maikäfer-Folge mehr. Informationen dafür findet ihr wie immer auf unserem Blog. Wenn ihr über die nächsten Folgen informiert werden wollt, könnt ihr unseren E-Mail-Newsletter bekommen. Alle Infos dazu findet ihr auf unserem Blog. Habt ihr gute Ideen oder Lust, einen eigenen Beitrag mit uns zu gestalten und zu veröffentlichen? Dann kontaktiert uns doch per Mail an maikäfercast@riseup.net. Weitere Infos sowie den PGP-Schlüssel für Verschlüsselung findet ihr auf unserem Blog maikäfercast.noblogs.org. Wir eröffnen unseren heutigen Podcast mit dem Aufruf Solidarität mit der Liebig 34. Solidarität mit der Liebig 34. Queerfeministische Räume erkämpfen und verteidigen. Am 9.10. soll die Liebig 34 in Berlin geräumt werden. Die Liebig 34 ist ein queerfeministisches und anarchistisches Hausprojekt, das ausschließlich von Frauen, Lesben, Trans, Inter und Non-Binary Personen bewohnt und organisiert wird. Selbst sagt die Liebig 34: Die Liebig 34 ist seit 30 Jahren fester Bestandteil dieses Kiezes. Sie hat ihn mitgestaltet, unterhalten, hat angeeckt und Widersprüche aufgezeigt. Die Liebig ist und war ein Ort für Vernetzung und Zusammenkommen. Tausende Menschen sind durch diese Tür ein- und ausgegangen, haben hier gewohnt, die Räume bemalt, hinterm Tresen gestanden, im Infoladen gestöbert, an der Feuertanne gesessen, von einer besseren Zukunft geträumt. Eine Bewohnerin meinte mal in einem Interview, wenn diese Wände reden könnten, sie würden die verrücktesten Geschichten erzählen. Ein großes Stück Kiezkultur ist in diesen Wänden verwoben und soll uns jetzt genommen werden. Die Liebig ist unser Zuhause, unser Rückzugsort, da wo wir Kraft tanken, um kämpferisch in den nächsten Tag starten zu können. Das Haus ist auch ein widerständiger Ort, an dem sich nicht nur die GentrifiziererInnen im Kiez aufreiben, sondern auch Macker, die denken, Leute auf dem Dorfplatz scheiße anzumachen. Die Liebig ist ein Ort der Solidarität, wo Menschen über die Jahre immer wieder ein Bett gefunden haben, wo sie sich von dem Stress draußen in der Welt erholen konnten. Wo Leute finanziell unterstützt wurden, die Scheiße erfahren haben und wo man sich unter die Arme greift, wenn es mal finanziell knapp wird. Die Liebig ist vor allem eins, der Symbol einer Stadt, wie sie sein könnte, wenn wir sie selber gestalten dürften. Immer weniger solcher Orte existieren und weichen Luxusbauten und Kapitalanlagen. Wenn diese Häuser erstmal weg sind, können wir sie nicht wieder zurückholen. Mit ihnen geht nicht nur Wohn- und Lebensraum verloren, sondern auch ein Berlin, welches nicht nur für Reiche, Start-ups und als Touri-Attraktion dient. Es steht für eine Stadt von unten. Dieser Kiez wird nicht mehr derselbe sein, wenn solche Orte verschwinden. Yuppie-Cafés ersetzen die kollektiven Orte der Begegnung schon jetzt teilweise. Eine klinisch reine Bambiland-Atmosphäre voller steriler Neubauten ersetzt die alten Häuser, die diese Stadt in- und auswendig kennen. Was in Berlin passiert, kennen wir auch gut genug in Oldenburg. Selbstbestimmte, günstige und widerständige Orte werden immer weiter verdrängt, an die Außenbereiche Oldenburgs verlagert oder ganz aus dem Stadtbild gestrichen. Sei es der Wagenplatz am Stau, das Haus Friedensbruch gegenüber dem Staatstheater oder der ehemalige Pankerplatz an der Zugbrücke. Dafür gibt es jetzt bald schicke Neubauten am Hafen, ein überteuertes Hotel am Bahnhofsviertel und unzählige Yuppie-Cafés in der Innenstadt, am Hafen und in der Kaiserstraße. Andere Orte wie das Fanprojekt Oldenburg oder Anna Schwarzraum Nukea müssen immer wieder um ihr Überleben kämpfen oder sich Gebäude außerhalb der Innenstadt suchen. Geflüchtete werden in Sammelunterkünften gleich ganz außerhalb der Stadt untergebracht. Oldenburg arbeitet seit Jahren daran, Freiräume aus der Stadt zu verdrängen. Auch Oldenburg ist ein Symbol von Kapitalanlagen und Gentrifizierung. Wir fragen uns, wem gehört die Stadt? Wir schließen uns ganz klar dem Aufruf der Liebig 34 an, gegen eine Stadt der Reichen. Die Liebig 34 ist für uns nicht nur ein Symbol gegen die Stadt der Reichen, sondern auch ein Symbol der queerfeministischen Organisierung gegen die patriarchale und kapitalistische Scheißwelt. Ein Ort, der uns immer wieder empowert hat. Egal, ob gesamtgesellschaftlich oder innerhalb linker Strukturen. Flinträume und Strukturen müssen immer wieder erkämpft und verteidigt werden. Seien es die immer wiederkehrenden Diskussionen über Safer Spaces an linken Orten oder auf Demonstrationen oder der Umgang mit TäterInnen. Die Liebig 34 ist ein großer Mittelfinger an die ganzen Mackerstrukturen in der linken Szene und darüber hinaus. Aus diesem Grund gehen wir heute auch in Oldenburg auf die Straße. Solidarität mit der Liebig 34, queerfeministische Räume erkämpfen und verteidigen, Macker aus der Stadt vertreiben. Zu lange ist Oldenburg schon eine Stadt der Reichen. Wir lassen uns nicht verdrängen. Die Stadt gehört uns allen. Es folgt nun ein Beitrag von autonomen QueerfeministInnen aus Oldenburg. Warum müssen autonome und darin spezifisch queerfeministische Strukturen mit allen Mitteln erkämpft und verteidigt werden? Die Mehrheitsgesellschaft würde hierauf wohl mit gleichermaßen großer Arroganz als auch Ignoranz antworten, dass hinter solchen Forderungen nicht viel mehr als Schmarotzertum und der selbst auferlegte Unwille zu gesellschaftlicher Teilhabe stecken können. Ganz im neoliberalen Tenor lassen bürgerliche, sich rechten Ideologien anbiedernde Meinungen dieser Art jedoch außen vor, dass die Gesellschaft auf allen Ebenen von verschiedensten, oft miteinander verwobenen Diskriminierungsstrukturen geprägt und durchzogen ist. Dies führt permanent zu einer TäterInnen-Opferumkehr, in dem die strukturelle Ausgrenzung von Personen, die von Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Klassismus, Queerfeindlichkeit und Ableismus betroffen sind, gänzlich negiert und ihnen die individuelle Verantwortung für ihre Benachteiligung zugeschrieben wird. Geradezu spannend wäre hier anzusehen, wie leicht mehrfach privilegierten Personen so Floskeln wie »Du kannst alles erreichen, wenn du es auch wirklich willst« noch von der Zunge gehen würden, würden sie auch nur für einen Tag die Lebensrealitäten mehrfach marginalisierter Menschen durchleben müssen und somit die stetige Entmündigung und Entmenschlichung erfahren, die sich ergibt, wenn bestimmte Normen gewaltvoll gesamtgesellschaftlich durchgesetzt werden. Ihr Unwille, Privilegien zu erkennen und die Verhältnisse, die zu diesen führen, abzubauen, ergibt die direkte, bedingungslose Notwendigkeit von alternativen, autonomen Strukturen, um Schutzräume für die zu schaffen, die nicht in die heteronormative, westlich-christlich geprägte Gesellschaft, die einer bestmöglichen kapitalistischen Verwertungslogik dienen soll, passen und das auch nicht wollen. Wie tief die erwähnte Menschenfeindlichkeit, die auch sehr durch die Fortführungen des autoritären Charakters des nationalsozialistischen Deutschlands geprägt ist, in der Gesellschaft verwurzelt ist, bildet sich letztlich auch in schon bestehenden linken Kontexten ab, in denen ein progressiver und emanzipativer Anspruch, der sich auf aktuelle gesellschaftliche Dynamiken richtet, oft nur noch bedingt vorzufinden ist. Solange dieser Anspruch nicht die Basis linker Politik darstellt, ist das Schaffen von spezifischen Schutzräumen für zum Beispiel rassifizierte Personen oder jene, die nicht einer binär cisgeschlechtlichen und heteronormativen Vorstellung entsprechen, unabdingbar. Auch radikale Mittel müssen dafür als legitim und notwendig betrachtet werden, wenn Gewalt die einzige Sprache ist, in der die Mehrheitsgesellschaft und ihre VertreterInnen in linken Strukturen zu Betroffenen sprechen. Auch wenn sie fortlaufend versuchen, unsere Struggle unsichtbar zu machen und sich somit aus der Verantwortung für die vielfältige Gewalt, die sie uns in allen möglichen Lebensbereichen antun, zu nehmen versuchen, oder gerade deswegen werden wir kämpferisch und solidarisch dafür einstehen, so zu leben, wie wir sind und wie wir sein wollen und weiterhin einen Scheiß auf ihre intoleranten und ausgrenzenden Vorstellungen geben. Obwohl sie mit Mitteln wie zum Beispiel biologistischen Ansätzen von Geschlecht und Sexualität und Kontinuitäten sozialdarwinistischer Ideologien unsere Existenzen und Identitäten versuchen abzusprechen und dafür im Weiteren auch gern unkritisch anhimmelnd demokratische Organe als Werkzeug und gleichzeitige Legitimation benutzen, sollte eins klar sein. Es wird uns immer geben, in all der Vielfalt, die ihr so verachtet und mit Solidarität und Empathie als vereinende Kraft, werden wir uns das nehmen, was ihr uns verwehrt und womit ihr uns zu regulieren versucht. Die Häuser und das Kapital, wenn es um das Materielle geht, und ansonsten die Sicherheit darüber, dass eure bürgerlichen Konzepte von einem guten Leben die einzig richtigen sind. Denn wenn wir ehrlich sind und kurz versuchen auszublenden, wie gewaltvoll ihr Menschen die Lebensgrundlagen entzieht, bleibt nicht viel außer dem Eindruck, dass ihr euch erbärmlicherweise an bestimmten Regeln und Normen klammert, weil ihr euch egoistischerweise nie darauf einlassen wolltet, mehr als eure eigene Perspektive als relevant zu betrachten. In diesem Sinne vollste Solidarität an die Liebig 34 und alle anderen Frei- und Schutzräume, die dafür stehen, dass Zusammenleben mehr als das spießig-peinliche bis toxische Bild einer traditionellen kartoffeligen Kleinfamilie bedeuten kann, und der Wert eines Menschen nicht von seiner Leistungsfähigkeit im kapitalistischen Scheißsystem festgemacht werden darf. Nun der Beitrag für eine Stadt für alle, gegen eine Stadt der Reichen. Solidarisch mit denen, die verbliebene linke Freiräume verteidigen und denen, die neue Freiräume erkämpfen. Wenn die Häuser und Flächen erstmal weg sind, können wir sie nicht wieder zurückholen. Dieser Satz gilt nicht nur für die Liebig 34 und andere linke Projekte, die aktuell räumungsbedroht sind. Er steht für die derzeitige Entwicklung des Ausverkaufs von Immobilien und Flächen in den meisten Städten, auch in Oldenburg. Insbesondere für Flächen, die von der Kommune verkauft und für die Stadt der Reichen von privaten InvestorInnen entwickelt werden. Wie das Gelände rund um den Hafen. Auf der Nordseite hat die vermeintliche Verschönerung vor einigen Jahren bereits den Wagenplatz an den Stadtrand verdrängt. An der Doktorsklappe und im Südhafen entstehen weitere exklusive Neubauwohnungen in mehrstöckigen Bauten. Hohe Mieten und teure Gastronomie rund um den Hafen werden die Zielgruppe der künftigen BewohnerInnen bestimmen. Nördlich des Bahnhofs wird das Gelände seit einiger Zeit von der EWE zu einem eigenen kleinen Stadtteil entwickelt. Was hier auf dem ehemaligen Gelände der Bahn gebaut wird, ein Mischviertel aus Dienstleistungen, Arbeiten, Hotels und Wohnungen, bestimmt jetzt einen Stromkonzern. Es gibt auch hier berechtigte Zweifel daran, dass man dort unter den ortsüblichen Mieten zahlen wird. Ein weiteres ekelhaftes Projekt im Bahnhofsviertel sind derzeit in der Rosenstraße im Bau befindlichen drei Höfe. Die Selbstbeschreibung lautet Zwischen Hafenpromenade, Innenstadt und Bahnhof entwickeln wir das Stadtviertel zu einem lebendigen Anziehungspunkt im kulturellen Hotspot der Stadt. Entstehen wird hier unter anderem moderne Hotellerie und urbanes Wohnen und Arbeiten. Unter moderner Hotellerie versteht man dort ein hochwertiges Hotel mit öffentlicher Bar, Wellness und Tagungsbereich. Das urbane Wohnen sieht 13 hochwertige ausgestattete Penthouse-Mietwohnungen mit privater Dachterrasse vor. Geil, Oldenburg, das braucht es noch im szenischen Juppie-Bahnhofsviertel. Oder was geht gerade im ehemaligen CCO in der Heiligen Geiststraße? Das, was dort reinkommt, nennt sich Chor, der neue Kern der Stadt. Was ihr hier finden werdet, haben sich die hippen StadtarchitektInnen, EntwicklerInnen und StadtdesignerInnen als eine Mischung aus Lifestyle, Arbeit und Gastronomie vorgestellt. Kollaboration und der Mensch sollen im Mittelpunkt stehen. Geld oder Leistung wird er wohl mitbringen müssen. Die Preise für Kaffee bei Käthe oder dem veganen Burger im Streetfood-Stand kann sich nicht jeder leisten. Dem Konzept wird die Zukunft des innenstädtischen Lebens vorausgesagt. Chor steht für das Ende der Trennung von Leben, Arbeit und Einkaufen. Im Kapitalismus bedeutet das vermeintlich bessere Arbeitsbedingungen für wenige, für mehr produktive Leistung, damit auch die InvestorInnen glücklich werden. Steigende Miet- und Immobilienpreise finden sich nicht nur in der Innenstadt. Die Entwicklung verlagert sich auch in die attraktiven Viertel außerhalb des Stadtkerns. Auf der Website eines Immobilieninvestors in Oldenburg findet man zum Beispiel Alt-Osternburg, das einzige Arbeiterviertel im Stadtsüden, gilt heute als das Trendquartier für urbanes und grünes Wohnen in Oldenburg. Nicht nur Flächen werden privatisiert. Auch kommunaler Wohnungsbestand wird von der Stadt oder ihnen untergeordneten Institutionen abgestoßen. So am Beispiel der Klevemann-Stiftung, die sich gezwungen sieht, jahrelang heruntergewirtschaftete Wohnungen lieber leer stehen zu lassen und zu verkaufen, als sie zu sanieren. Günstigen Wohnraum wird es auf diesen Flächen in Zukunft sicher nicht mehr geben. Wieso hat hier die Stadt nicht interveniert, die nach außen immer wieder von der Schaffung sozialen Wohnraums redet und Projekte wie den Fliegerhorst propagiert, an anderer Stelle allerdings Flächen privatisieren lässt? Ein anderes Beispiel. Im letzten Jahr wurden in Oldenburg 912 Wohnungen der Baumgruppe an die Düsseldorfer LEG verkauft. Die LEG ist ein Aktionskonzern und verwaltet mittlerweile 131.000 Wohnungen in ganz Deutschland und spielt damit in der gleichen Liga wie Vonovia und Deutsche Wohnen. Sie schreibt zu sich: Wir freuen uns, dass es uns nun in diesem Geschäftsjahr bereits zum zweiten Mal gelungen ist, ein attraktives Portfolio mit Schwerpunkten im Nordwesten Deutschlands anzukaufen und dort systematisch eine Marktpräsenz aufzubauen. Dies unterstreicht die Fähigkeit der LEG, auch in den aktuell engen Wohnungsmärkten attraktive, wertsteigende Zukäufe zu tätigen. Die Spekulation auf steigende Mieten wird hier nicht verschleiert. Der durchschnittliche Mietpreis betrug vor dem Verkauf wohl 6 Euro pro Quadratmeter. Für die InvestorInnen klingt das sicher nach viel Luft nach oben. Diese Wohnungen gehörten bis vor 10 Jahren noch der GSG und waren damit in kommunalem Besitz. Schade, die sind jetzt auch weg. Jahrelang wurden Kämpfe gegen immer weiter steigende Mieten ausgetragen. Bundesweite Debatten um und Kampagnen gegen sogenannte Immobilienhaie, die mit enormem Kapital aus Investmentfonds und unter anderem auch staatlichen Rentenfonds Wohnungen aufkaufen und auf weitere steigende Mieten setzen, wurden geführt. In Berlin und anderen Städten werden Forderungen nach großflächiger Enteignung von Wohnungskonzernen lauter. Aber in Oldenburg ist davon nicht viel zu spüren. Recht auf Stadtgruppen, Solidarity Cities, solidarische Nachbarschaftsinitiativen, Besetzungen, Mieterinneninitiativen und Gewerkschaften gibt es in Oldenburg nicht oder nicht mehr. Nicht einmal die Außenwerbung der Baustellen werden beschmiert. Und damit zurück zum Ausgangspunkt. Selbst wenn derzeit in Oldenburg linke Freiräume nicht akut von Verdrängung gefährdet zu sein scheinen und wir keine Angriffsfläche wie eine Deutsche Wohnen oder Vonovia haben, sollten wir uns nicht darauf ausruhen. Der Ausverkauf der Stadt geht munter weiter. Bezahlbaren Wohnraum wird knapper, die Viertel werden hipper und teurer, um Menschen damit weiterhin in die Randlagen verdrängt. Vielleicht ist jedes einzelne Projekt in Richtung eines Oldenburgs der Stadt der Reichen nicht ausreichend skandalös, um hier eine Gegenbewegung von unten aufzubauen, die darauf keinen Bock hat. Das sollte uns dann aber wenigstens zum Nachdenken bringen, wie wir dennoch Alternativen aufbauen und damit langhaltend wirksam sein können. Stadt- und wohnungspolitische Bewegungen gibt es seit Jahren in den Großstädten wie Berlin und Hamburg. Diese haben Wissen gesammelt und Instrumente zur Organisierung einer Gegenmacht von unten geschaffen. Lasst uns daraus lernen und nicht mehr nur die Entwicklung hier beobachten, sondern auch sinnlose Neubauvorhaben stoppen, bevor sie im Bau sind. Um Projekte im Bau wenigstens als das, was sie sind, zu entlarven und die ekelhaften Eigenwerbungen nicht monatelang für sich stehen zu lassen. Wir sollten Häuser wieder besetzen, weil sich Eigentum eh keiner mehr leisten kann. Wir sollten die Enteignung der BesitzerInnen fordern und die Debatten um Eigentum und Spekulation um Wohnraum befördern. Wir sollten MieterInnen solidarisch begegnen und im Kampf gegen Mieterhöhung oder bei Zwangsräumung kollektiv vorgehen. Und wir brauchen auch Alternativen zum diskriminierenden Wohnungsmarkt, auf dem natürlich ein Thomas eine Wohnung eher bekommt als eine Hatice. Ja, und wir brauchen auch mehr Wohnungen. Wohnungen für Geflüchtete, die in Sammelunterkünften außerhalb der Stadtgrenzen leben müssen. Wohnungen für Flint-Personen, die sich vor ihren gewalttätigen Cis-Männern schützen müssen. Wohnungen für Menschen, die auf der Straße leben müssen. Und natürlich brauchen wir auch mehr Orte für soziale Projekte und um der Vereinzelung entgegenzuwirken. Vielleicht sollten wir Anlaufstellen bilden, wo sich Menschen mit ähnlichen Problemen und Bedürfnissen begegnen und über Fragen zu Wohnen beraten werden und Erfahrungen untereinander weitergeben. Wo Wohnungen diskriminierungsfrei vermittelt werden, wo sich Menschen zu einem gemeinsamen Wohnprojekt zusammenschließen, wo MieterInnenkämpfe kollektiv organisiert werden. In den letzten Jahren wurden die Wohnungspolitik von linken und auch ökologisch-politischen Gruppen vernachlässigt. Hoffen wir, dass sich das ändert. Die Häuser, denen die drin wohnen, für eine solidarische, ökologische, emanzipatorische und bezahlbare Stadt für alle. Der letzte Beitrag ist von Nika. Nationalismus ist keine Alternative. Oldenburg. Unsere Solidaritätsbekundung für die Liebig 34 möchten wir diesem Redebeitrag voranstellen. Dass im Einbruch des Herbstes unter Corona-Bedingungen ein ganzes Haus mit dem massiven Einsatz von Gewalt und Repression geräumt werden soll, ist eine miese Scheiße, die wir nicht hinnehmen werden. Mit der Liebig 34 wurde nicht nur ein Freiraum und Safer Space, sondern die gesamte queer-feministische Bewegung angegriffen. Doch es gilt nach wie vor, jede Räumung hat ihren Preis, wir bleiben wütend. Die Attacke des Staates auf die Liebig 34 geschah an dem Tag, an dem sich der antisemitische Anschlag auf die Synagoge im Paulusviertel in Halle am höchsten jüdischen Feiertag jährte. Dabei tötete der rechtsextreme und verschwörungsideologische Täter 2 Menschen und verletzte 3 weitere. Wir wollen diesen Redebeitrag deshalb vor allem dem Gedenken an diesen versuchten Massenmord an JüdInnen widmen. Was 2019 am Yom Kippur geschah, ließ uns in Trauer, Wut und Verzweiflung zurück. Der rechtsextreme und verschwörungsideologische Täter machte sein Verbrechen öffentlich, verfasste ein Manifest des Judenhasses und rief zur Nachahmung auf. An seinem Ziel, alle Menschen in der Synagoge umzubringen, scheiterte er, doch das ideologische Nachbeben hält an. Von VerschwörungsideologInnen wird nun von einer False-Flag-Aktion geredet. PolitikerInnen versuchen zu beschwichtigen und warnen davor, diesen Täter auf den Rest der Bevölkerung zu beziehen, und die große Masse schweigt. Rechter Terror wird im öffentlichen Diskurs entkontextualisiert und entpolitisiert. Es bestätigt sich immer wieder. Dem ernsthaften Bekämpfen antisemitischen Terrors steht die reflexartige Schuldabwehr der deutschen Mehrheitsgesellschaft entgegen, und so werden aus seit Jahrzehnten ausdifferenzierten und professionalisierten rechtsterroristischen Netzwerken ein Heer der Einzeltäter. Seit 1945 gab es durchgehend zum Terror bereite rechtsextreme Gruppen, die von den staatlichen Sicherheitsapparaten ignoriert oder der dominierenden Zivilgesellschaft verleugnet wurden. Nun haben wir 2020 und die Lage ist so gefährlich wie haarsträubend. Kameradschaften, antisemitische Verlage, Vereine, Parteien und Kleinstparteien sowie verschwörungsideologische Straßenbewegungen und religiöse FundamentalistInnen durchziehen diese Drecksnation und bilden eine breite und anschlussfähige Basis für faschistisches Gedankengut und rechtsextreme Netzwerke in der Polizei, dem Verfassungsschutz, der Bundeswehr und dem Bundestag, stehen dem in nichts nach. Wie das Land der TäterInnen, das Land, welches für Auschwitz verantwortlich ist, heute überhaupt noch existieren darf, ist uns ein Rätsel. Dass Deutschland seit 1945 dem erneuten Erstarken faschistischer AkteurInnen einfach zuguckt, ist unaushaltbar. Bis auf gelegentliche Reden und stets neu perfumierte Bestürzung über Antisemitismus, welcher fester Bestandteil deutscher Ideologie ist, können wir von diesem Staat nichts erwarten. Während dieser dazu bereit ist, für private Kapitalinteressen Hundertschaften, Rammen und Räumpanzer zu mobilisieren, schafft er es nämlich nicht, jüdisches Leben zu schützen, sondern bietet AntisemitInnen perfekte Strukturen für Munitions- und Waffenbeschaffung sowie bundesweite Vernetzung und Ausbildung. Deshalb ist antifaschistisches Gedenken und Kämpfen notwendiger denn je. Wir werden nicht einfach zuschauen und den rechten Mob gewähren lassen, denn wer schweigt, stimmt zu. Der Rechtsruck endet erst, wenn Deutschland und sein Kapitalverhältnis abgeschafft sind. Gegen Nationalismus und deutsche Zustände. Wir gedenken dem antisemitischen Anschlag in Halle. Dies war unsere Sonderfolge zur Liebig 34. Das nächste Mal geht es um Atommüll und Endlager. Bis dann! Das war's für diesmal. Und wie jeden Monat, tot dem Kapitalismus.